Sehnsucht, die lässt uns niemand mehr in Ruh. Herrliche Berge, sonnige Höhe, der Vagabunden sind wir ja hin. Herrliche Berge, sonnige Höhe, der Vagabunden sind wir. Hola, Didi, hola, Didi, hola, Didi. Didi.